Lou Reed hat ihn irgendwie ein musikalisches Denkmal gesetzt. Er singt von den schwarzen Girls, die das Du, Bidu, Bidu singen. Und das singen sie dann natürlich auch in Walk on the Wild Side. Das mit dem musikalischen Denkmal mag ja auch ganz nett sein. Es mag ja auch für Black Singing Power stehen, denn die Blackground, vor allem Sängerinnen, deren Geschichte 20 Foot from Stardom erzählt, sie waren alle Afroamerikanerinnen, aber hat nicht, was Background-Gesang betrifft, hat nicht viel eher Mick Jagger recht, der meint, dass er keine Lust hätte, von all den U's und A's leben zu müssen. Singing, you know, U's and A's and it's kind of fun for a minute. I'm not sure if I'd like to do it for a living. Ist das despektierlich, was Mr. Rolling Stone hier sagt? Na, den schnappen wir uns gleich nochmal. Gimme Shelter kommt später. Lynn Mabry, die mit Sly and the Family Stone, mit Bette Midler und den Talking Heads arbeitete, 1984 vorne auf der Bühne bei Slippery People neben David Byrne, bringt das auf den Punkt, was die Black Singing Power ausmacht, von der die Talking Heads ebenso wie Springsteen oder die Stones, Tom Jones oder profitierten. Backup singer just brings so much more life to the situation. Wenn die Stimmen loslegen, dann kommt die Kraft in die Sache, dann entsteht die menschliche Verbindung. That's when it's a person-to-person connection. Also, wer kennt sie, die Stars aus dieser Musikdokumentation 20 Foot from Stardom? Wer die Namen Lynn Mabry, Darlene Love, Mary Clayton, Claudia Linna? Ihren Gesang gehört sicher, aber die Namen? Morgan Neville erzählt ihre Geschichte in einem wunderbaren Rhythmus von Musik, Interviews mit den jungen und alten Background-Sängerinnen und den Stars, für die sie sangen und singen. Erinnerungen an keineswegs nur gute, aber ebenso wenig nur schlechte Zeiten, gute und böse Geschichten eben. Beispielsweise die von Darlene Love, eine dieser göttlichen Stimmen, die mit Elvis Presley, Sonny und Cher, Tom Jones oder Sam Cooke arbeitete, die Produzent Phil Spector bis aufs Blut ausbeutete und ihren Namen auf den Platten nicht nannte. Eine dieser Gruselgeschichten aus dem Business. Irgendwann hörte Darlene Love ihre Stimme aus dem Radio, und zwar da, wo sie gerade irgendjemandes Haus putzte. Natürlich gibt es in 20 Foot from Stardom auch die wunderbaren Anekdoten. Was Wunder bei einem Trip durch so viele Jahre Musikgeschichte, von den 40er, 50er Jahren bis in die Jetztzeit. Und damit wären wir noch einmal bei den Stones und Mick Jagger. Inklusive der Frage, was Gimme Shelter, 1969 auf Let It Bleed das erste Mal erschienen, ohne das wäre, was Mary Clayton da im Hintergrund, ja, dazu tat. Wir fanden, es wäre toll, wenn eine Frau den Teil über Vergewaltigung und Mord singen würde. Es war mitten in der Nacht. Ich kannte sie nicht, nur Adam. Sie kreuzte in Lockenwicklern auf. Sie war schon im Bett gewesen und sollte diesen anrüchigen Text singen. Ich sagte, was? Vergewaltigung? Mord? Nur einen Schuss entfernt? Dann sang ich mit Mick. Sie steckte viel eigenen Ausdruck rein. Genau so sollte es sein. Für Filmemacher Morgan Neville sind die afroamerikanischen Background-Sängerinnen allerdings nicht einfach die benutzten Musikarbeiter im zweiten Glied, die gesanglich alles Zeug zum Star gehabt hätten. Denn grandiose Stimmen allein sind noch nicht ausreichende Basis für eine Solokarriere. Bruce Springsteen macht das in 20 Foot from Stardom deutlich. Es sind eben nicht nur ein paar Schritte von da hinten, vom Background her nach vorne, meint er. Es ist viel komplizierter. Du musst dich da vorne wohlfühlen. Du musst diesen Narzissmus, dieses Ego haben, ohne die es vorne eben nicht geht. But if you don't find someone who understands who you are, you can be a great singer and just not. Wenn du in diesem Geschäft nicht jemanden findest, der dich so versteht, so erkennt, wie du bist, dann kannst du ein noch so toller Sänger sein, aber der nächste Schritt zum Star, der klappt nicht, meint Bruce Springsteen im Film. Bestes Beispiel: Lisa Fischer, deren Geschichte Morgan Neville ausführlich erzählt. Lisa Fischer, das ist die schwarze Sängerin, die seit 1989 bei jeder Stones-Tournee dabei ist und mit Mick Jagger zusammen Gimme Shelter singt, so, dass man den Atem anhält oder wahlweise den Mund nicht zubekommt. Lisa Fischer hat eine kurze Solokarriere hinter sich, gewann einen Grammy Award für die beste weibliche R&B-Sängerin, arbeitete unter anderem mit Sting, Tina Turner zusammen, Aber sie sagt nach all diesen Jahren im Geschäft, some people will do anything to be famous. Es gibt Leute, die wollen unbedingt berühmt sein. Andere wollen einfach singen, mit anderen in diesen einzigartigen Raum der Musik eintauchen. Das ist das Größte. Das Schöne an diesem Film 20 Foot from Stardom von Morgan Neville, es macht nicht nur Lisa Fischer, sondern auch die anderen nicht allein zu Opfern eines bösen Geschäftes, sondern beschreibt diesen Schritt zum Star oder auch den nicht gelingenden Schritt zum Star auf viel komplexere Weise. Und dann kommen sie am Ende natürlich alle zusammen in diesem Film, die schwarzen Stimmen, hervor aus dem Background und legen richtig los. Yeah,